1. Im 9. Jahr der Herrschaft Zedekias, des Königs von Juda, begann Nebukadrezar von Babel im 10. Monat die Belagerung Jerusalems mit seinem gesamten Heer. 2. Im 11. Jahr von Zedekias Regierungszeit, am 9. Tag des 4. Monats, gelang es den Babylonien schließlich, die Stadt Mauer zu durchbrechen. 3. Daraufhin besetzten die führenden Offizier des Königs von Babel, darunter Nergal-Sarisa, Samgenebo und Sarsechim, das Mittelte der Stadt. 4. Als König Zedekia und sein Soldaten die Eindringlinge bemerkten, flohen sie nachts durch den Königlichen Garten und das Tor zwischen den Mauern in Richtung der Araberbeen. 5. Die chaldäischen Truppen verfolgten sie jedoch und holten Zedekia in der Ebene von Jericho ein, woraufhin sie in zur Verteilung durch Nebukadrezar nach Ribla brachten. 6. In Ribla ließ der König von Babel die Son Zedekia soe al Adligen Judas vor den Augen des Königs hinrichten. 7. Anschließend ließ Zedekia blenden und in Ketten legen, in als Gefangenen nach Babel zu deportieren. 8. Die Chaldäer brannten den Königlichen Palast soe die Wohnhäuser der Bürger nieder und rissen die schützenden Stadtmauern Jerusalems vollständig ein. 9. Nebuzaradon, der Kommandant der Leibwache, führte die verbliebene Bevölkerung, einschließlich der Überläufer, in die Gefangenschaft nach Babel. 10. Ne die armsten Bürger, die keinen Besitz hatten, ließ im Land Judas Jurak und weis ihnen Weinberg und Acker zur Bewirtschaftung zu. 11. Bezüglich Jeremias erteilt König Nebukadrezar seinem Kommandanten Nebuzaradon ein ausdrücklich Anweisung. 12. Befahl ihm, Jeremiah in seiner Hut zu nehmen, in vor jeglichem Schaden zu bewehren und all seinen Wünschen nachzukommen. 13. Daraufhin wären lasten Nebuzaradon und die anderen hohen Beamten des Babylonischen Königs die Freilassung des Propheten. 14. Sie holten Jeremiah ausdem Wachthof und übergeben in Gedalja, dem Sohn Ahikams, damit dieser in den Palast bracht, wo Jeremiah fortan unter dem Volk lebte. 15. Warren Jeremiah noch im Wachthof gefangen geholten worden war, hatte ein Botschaft des Herrn empfangen. 16. Sollte dem Äthiopier Ebed Melech ausrichten, dass Gott sein Ankündigungen über das Unheil der Stadt nun vor dessen Augen war machen Word. 17. Gott versprach jedoch, Ebed Melech an jenem Tag zu retten, so dass nicht in die Hand der Manner fallen Word, wo denen es sich verchtet. 18. Die auf Gott vertraut hat, sollte dem Tod durch das Schwert entkommen und sein Leben als Wertvoll Bute bewähren.